Just like the seed, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Seit der Jahrtausendwende haben sich zahlreiche Künstler und Künstlerinnen einen festen Platz in der Musikgeschichte gesichert. Eine dieser Künstlerinnen ist Aurora. Aurora Aksnes wurde am 15. Juni 1996 in Stavanger, Norwegen, geboren. Ab dem Alter von 6 Jahren begann sie sowohl das Tanzen als auch das Klavierspiel zu lernen und selbst Lieder zu schreiben. Mit 9 Jahren begann sie, eigene Melodien für das Piano zu komponieren. Ihr Durchbruch geschah unerwartet, da ein Mitschüler ihre Lieder Puppet und I Had a Dream ohne ihre Erlaubnis auf YouTube veröffentlichte. Ihre Debütsingle ist das im März 2014 erschienene Lied Awakening. Im selben Jahr erhielt sie Verträge bei Petroleum Records für Norwegen, bei Glassnode Records für die USA und international beim britischen Musiklabel Decca Records. Bekannt wurde Aurora Aksnes im Alter von 18 Jahren durch ihr Lied Running with the Wolves aus ihrer gleichnamigen Debüt-EP, die im Mai 2015 veröffentlicht wurde. In Deutschland wurde das Lied für Vodafone-Werbungen genutzt und gelangte sogar in die deutschen Charts. Im März 2016 veröffentlichte Aksnes ihr Debütalbum All My Demons Greeting Me as a Friend. Mit diesem platzierte sie sich in Norwegen an der Spitze der Albumcharts und erreichte in Deutschland und Großbritannien jeweils einen Platz in den Top 30. In den Jahren 2018 und 2019 brachte sie ein zweiteiliges Album heraus. Der erste Teil war das in EP-Form erschienene Infections of a Different Kind Step 1, das im September 2018 veröffentlicht wurde. Im Juni 2019 folgte mit A Different Kind of Human Step 2 der zweite Teil. Das Album The Gods We Can Touch wurde im Januar 2022 veröffentlicht. Ihr 5. Studioalbum What Happened to the Heart erschien im Juni 2024. Everything Matters mit der französischen Musikerin und Singer-Songwriterin Pom ist die 31. Single von Aurora und die 5. Single ihres 4. Studioalbums, The Gods We Can Touch. Am 7. Januar 2022 wurde es offiziell zusammen mit A Dangerous Thing auf der gleichnamigen Single veröffentlicht. Aurora beschreibt in dem Lied das Gefühl, nur auf die großen Besonderheiten der Welt zu achten und dabei die kleinen, alltäglichen Wunder zu übersehen. Die Angst, etwas zu verpassen, spielt dabei eine große Rolle. Denn sie will alles sehen, weil alles wichtig ist.